Du hast es endlich geschafft, der Tod hat dich dahin gerafft. Du hast es endlich geschafft, der Tod hat dich dahin gerafft. Man hat dich nicht.